Vielen Dank, Sonja. Und wir können auch gleich mit der Diskussion beginnen. Falls es Wortmeldungen gibt. Anekdotische Anmerkung, ich musste auch daran denken, an den Triumph, der immer unter den Iran-Experten ausbricht, wenn sie dann zu dem Punkt kommen zu sagen, die Islamische Republik und Ahmadinejad sind rationale Akteure, die irgendein Kalkül verfolgen, was natürlich total irre ist, weil sie natürlich rationale Akteure sind, darin, dass sie genau wissen, dass mit dem Antisemitismus, den sie vertreten, sie nicht auf die Islamische Republik beschränkt sind, sondern global und damit natürlich ein Programm fortführen, was der rationale Akteur Adolf Hitler auch schon mal gemacht hat, zu diesem Split zwischen rational versus antisemitisch irrational. Ich glaube, dass ich in dem Referat relativ gut die Verbindung zum ersten Referat von Joachim aufzeigen lassen kann. Also wie ein nicht verstandener Kapitalbegriff genau in so eine falsche Trennung kommt und dann genau immer zwischen solchen Positionen hin und her switcht und überhaupt nichts begründen kann. Ja. Also auf der einen Seite habe ich eine Irrationalität, dann eine Rationalität, Normalität. Anormalität, wie das vermittelt sein soll, bleibt vollständig unklar, weil eben auch das Verhältnis zur Ideologie unklar bleibt und damit auch sozusagen diese gegenwärtige Entwicklung nicht gefasst werden kann. Das wurde natürlich dann leider dann nicht ausgeführt, wie das zu fassen wäre, sondern es wurde sozusagen offengelegt, wie dieser Widerspruch in diesen Positionen funktioniert. Genau. Deshalb war ich auch so froh, dass Jochen angefangen hat. Ja. Und ich habe auch gedacht, das ist sozusagen mein Vortrag endet da sozusagen, wo Jochen, was Jochens Gegenstand dann war. Ja. Das. Aber insgesamt fand ich, dass du mit deinen ganzen Zitaten von Top und Inex und ich weiß nicht, wie noch im Wesentlichen ein theoretisches Gruselkabinett ausgearbeitet hast. Also besonders frappierend fand ich diese Kritik an Basisüberbaukonstrukt, also genau das Gegenteil von der materialistischen und damit auch genau das Gegenteil von Kritik ist, die also zu dem Traditionsmarxismus nicht sagt, nein, nein, man kann das nicht so verstehen, dass nur das Ökonomische echt ist und das andere irgendwie so draus wächst und abgeleitet wird und kein, also für sich eigentlich nicht existiert. Also daraus nicht den Schluss zu ziehen, Ideologie ist selbst gesellschaftliches Verhältnis und nicht einfach nur ableitbar, sondern zu sagen, irgendwie existiert so für sich, was eigentlich eher so bürgerliche Romantik ist als sonst irgendwie. Das ist jetzt, ich will der bürgerlichen Romantik kein Unrecht tun, aber sagen die das wirklich? Also wie begründen die das? Was machen die? Also ich bin ein bisschen überfragt, weil ich habe wirklich den Eindruck, das wird nicht begründet. Also das ist wirklich eine Bekenntnisdebatte, wo einfach mit irgendwelchen komischen theoretischen Missverständnissen jongliert wird, weswegen ich auch glaube, dass der Anspruch, da theoretische Korrekturen anzubringen, vollkommen daneben geht, weil man das eigentlich von Grund auf verweigern muss. So, und kritisieren muss. also damit mit Begründung ist schwierig, weil das ist auch mein Problem gewesen. Also als ich mich damit beschäftigt habe, ich habe halt irgendwann gedacht, so, ich wollte halt irgendwie so das so schön die Unterschiede rausarbeiten, dann hatte ich das irgendwie und dann fiel mir aber, wurde das immer ähnlicher und dann habe ich wieder irgendwas, also bin ich jetzt bescheuert oder so und habe mir das halt immer mehr angeguckt und dann habe ich halt gedacht, so, ne, aber im Grunde ist, es gibt da keinen großen Unterschiede auch so, ne? Also zumindest in dem Punkt, den ich mir da anguckt habe, kann man das nicht sehen. Eben weil es nicht wirklich begründet werden kann. Also diese Vorstellung von, so wie ich es verstanden habe, von dieser relativ eigenständigen Ideen ist ja auch so eine ganz komische, also was soll das sein? Also wo, das kann man wirklich nur noch psychologisch erklären, würde ich sagen dann. Ne? Also wenn man so eine Vorstellung hat, dass, da wird man dann so von befallen, von diesen Ideen, von wo auch immer her. Irgendwie. Und das ist eben ein Ergebnis, diese Diskurstheoretiker, die eben Initiativen gegen Begriffe machen. Vermutlich, ja. Könnte man auch nicht, da du ja in den Titel von deinem Vortrag genommen hast, also mit der Gretchenfrage, und das nochmal da aus Goethe zitiert hast, diesen Wunsch, so ein Bekenntnis zu führen, hast du ja auch bei diesem Kruse-Kabinett da ausgeführt, dass ja doch irgendwie das Bedürfnis nach einer Theoretisierung von diesem Bekenntnis sich da auch noch zeigt. Man vielleicht dieses Problem mit Kopf und diesem, was diese Leute da aus der Gruppe Inex und so umtreibt, dass man das vielleicht so bewerten könnte als der Versuch, unbewusst, der Versuch, die Manipulationskrise, weil ja dann doch irgendwie da so ein Überschuss der herrschenden Zurichtung da noch doch irgendwie mitgedacht werden soll. Dass man halt nochmal so eine Art sophisticated Manipulationskrise hat. Also wenn es den Herrschenden halt dann einfach passt, können sie wahnhaft den normalisierten Michel dazu drängen, zuzuschlagen. Also ich wäre mir unsicher, ob da eine Manipulationstheorie enthalten ist. Ich bin mir aber sehr sicher, dass sie dem nicht widersprechen, also dass es keine Gründe in der Theorie gibt. Sozusagen die Manipulationstheorie würde die Lücken auffüllen, die Theorie hat. Dann hätte man eine Erklärung, nämlich Manipulation. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, dass da selber sozusagen Manipulationstheorie drin enthalten ist. Aber wahrscheinlich wäre es die notwendige Konsequenz, die man eigentlich ziehen müsste. Ja. Ich glaube, Johanna hat sich gemeldet. Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, dass in dieser ganzen Normalisierungsdebatte man ja schnell so eine merkwürdige, also ich bei mir so ein merkwürdiger Eindruck nach Spaltung aufgekommen ist, nämlich eine Spaltung in das ist normal und das ist pathologisch. Und ich mich auch gefragt habe, ob so Gruppen wie die Top, die sich als irgendwie geartete Materialisten verstehen, immer an dem Punkt dann auch Psychologie rekurrieren, wenn sie nicht weiterkommen und das dann immer so ein bisschen als naja, also das, was da so stattfindet und was wir mit unserer Form von Materialismus erklären können, das ist dann irgendwie so ein Stück abgespalten von dem, was da sonst noch so passiert. Und da holen wir dann noch für diese pathologischen Sachen, holen wir dann irgendwie mal so die Psychologie ins Boot und sich dann eine ganz merkwürdige Dynamik in der Art des Denkens zeigt. Naja, aber das ist ja auch relativ logisch. Also wenn du halt irgendwie so ein komische Konstruktion hast von ja, die ganze Veranstaltung hier ist irrational, aber im Grunde folgen die Leute alle rationalen Verhalten. Also dann ist alles irrationale Verhalten etwas, was deren Meinung nach damit dann nichts zu tun hat. So, also es folgt daraus sozusagen. Also ich glaube, die Schrift, die uns Ganze rausgegeben hat, die, glaube ich, heißt Kritik des kapitalistischen Normalvollzugs, also stützt ja eigentlich das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man irgendwie auch die Grenzen seiner eigenen Erkenntnisfähigkeit irgendwie schon, sag ich mal, auch entschuldigend ins Feld führt, indem man dem schon so einen Titel gibt. Also auf der einen Seite den Anspruch, es geht ums Ganze, auf der anderen Seite eben immer zu sagen, ja, das ist jetzt so der Normalvollzug und den Rest, den den müssen wir jetzt, können wir jetzt nicht behandeln, obwohl man ja eigentlich den Anspruch vor sich herträgt, eben das Ganze zu behandeln. Also insofern. Ja. Ja, und ich würde halt wirklich sagen, also daran sieht man auch, dass das wirklich mit kritischem Denken nichts zu tun hat, weil es es wird sozusagen eben nicht was, was Kritik ausmacht, gemacht, nämlich darauf zu reflektieren, was sich am Gegenstand im Denken notwendig entzieht. Und das ist im Zusammenhang mit dieser Debatte, ist das auch erstmal die Shoah. So, also das würde dann einfach heißen, das fällt raus. Also das ist genau das, worauf nicht reflektiert wird, warum man das nicht denken kann. Sondern es wird halt dann irgendwie komisch einerseits, andererseits aufgelöst. Da ist halt nur noch, kann nur noch psychologisch von gesprochen werden, was irgendwie wahrscheinlich auch eine komische Art von Sinngebung ist und da so ganz komisch mythologisieren mit Verfahren wird. So. Darf ich ganz kurz noch eine halb anekdotische Anmerkung machen? Also einer von den maßgeblichen Leuten, die beim AK Köln ist, war auch sehr stolz darauf, so dass andere von ihnen gesagt hätten, sie hätten so eine Art Kompromiss zwischen dem Gegenstandpunkt und den frühen antideutschen Positionen gefunden. Und das ist ja also eben, also vom Gegenstand entfernt einfach mal gucken, womit kriege ich die meisten Leute auf einem Plateau, ja, von dem aus Politik gemacht werden kann und nicht eben Kritik. Das sieht dann aber noch so aus. Also das ist noch so der Zustand, wo man noch sagen kann, ja irgendwie, sage ich mal, ist das noch kontingent mit so einer gewissen Kapitalismuskritik, so einer basalen Kapitalismuskritik des Normalvollzugs, aber das andere ist dann schon raus. Und so erklärt sich vielleicht auch, wie vom Anfang manche ums ganze Gruppen noch so zaghaft so ein bisschen Israel-Solidarität mitgeschleppt haben, aber wo sich das Ganze jetzt so verfestigt hat und man Erfolg hat, das Ganze jetzt auch spätestens seit dieser Iran-Demonstration, der Kundgebung in Berlin, wo man diese Israel-Fahnen dann so offensiv rausgedrängt hat, auch gezeigt hat, okay, ja, wir haben Erfolg, wir haben genug Leute, das funktioniert und jetzt haben wir unseren Standpunkt. Mhm. Und jetzt wird es halt dogmatisch. Also ja, Sie sagen ja von sich selber auch, dass Sie Sekte sind. Also, okay, das wusste ich jetzt nicht. Also man könnte sagen, dass das so einen sektenartigen Charakter manchmal annimmt, aber das ist dann halt so. So ungefähr, ja. Ja, also zu dieser Sekte, das haben Sie sich bei Ihren Vorbildern abgeguckt, denn haben sich ja den Gegenstandpunkt als Ihr Vorbild genommen und laden diese Leute ja auch permanent zu ihren Veranstaltungen ein. Ich würde aber gerne was sagen zu der Überlegung, ob man es bei dem Ums-Ganze-Bündnis mit einer versteckten Manipulationsthese zu tun hat oder Theorie, die sich verdehnt. Ich würde sagen, nein, absolut nicht, denn Sie sagen, Sie leiten ja gerade Ihren Anspruch, progressiv zu sein, daraus ab, dass Sie so Dinge, die inzwischen längst Allgemeinplätze geworden sind, also dass die Manipulationstheorie zum Beispiel Unsinn ist, daraus leiten Sie ja gerade ab, dass Sie selbst eine progressive Strömung seien oder eine progressive Gruppe. Also es sind Dinge, die eigentlich jeder schon weiß, weil jeder das Michael-Heinrich-Buch gelesen hat, wo ja auch dann ein Kapitel zum Staat drinsteht. Das paraphrasieren sie alles nochmal, sagen dann, ja, es gibt ja diesen blöden traditionellen Marxismus und die vertreten eine historisch-materialistische Geschichtsauffassung und die reden immer was von der herrschenden Klasse, die manipuliert, aber wir machen es anders und wir kritisieren das und dadurch leiten sie eben ab, dass sie progressiv sind, aber das, was sie wirklich progressiv machen würde, nämlich, dass sie sich mal vernünftig mit Kritik des Antisemitismus auseinandersetzen würden oder Kritik des Islam, das machen sie ja dann gerade nicht. Ich glaube, da liegt eher das Problem von der Zeit. Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich denke, dass das eine Manipulation ist. Also das wäre auch nicht meine Einschätzung. Ich glaube aber, dass sozusagen die Gemeinsamkeit von ums ganze Antinationalen und Antideutschen in dieser Debatte ist, dass eine Irrationalisierung, Psychologisierung von antisemitischen Subjekten sozusagen stattfindet oder von der Ideologie, die da vertreten wird. Und dass in beiden Fällen sozusagen, dass sie es nicht mehr erklären können, warum das was damit zu tun hat. Weil sie nämlich ja beide davon ausgehen, dass es, wenn solange Sachen funktional sind und sie setzen, dass sowas ist dysfunktional, antisemitische Ideologie, dann können sie es innerhalb der Theorie wirklich nicht mehr erklären. So, und dann würde ihnen eine Manipulation, man sollte ihnen eine Manipulationstheorie anraten, um ihre theoretischen Probleme sozusagen zu lösen. Das würde denen helfen. So habe ich das eher gemacht, aber ich will mich ja nicht weiterhelfen. Ja. Nee, aber ich glaube. Ja. Du hattest dich als nächstes gemeldet. ganz hinten, oder? Immer ganz hinten. Ich hatte noch eine Anmerkung zur Aktualität von solchen Dingen wie der F-Skala und der Michel-Skala, weil kürzlich hat der Adorno-Schüler Arne Wittmann in der Frankfurter Rundschau, unter den Lesern der Frankfurter Rundschau, eine Umfrage gemacht mit dieser F-Skala von Adorno und hat dann konstatiert, ach, die linksliberalen Leser unseres Blattes sind gar nicht faschistisch, überraschenderweise, weil das mit einem völlig veralteten Instrument erhoben hat. Und ich glaube, geradezu, wenn man so eine Erhebung nochmal machen will, dann müsste man geradezu auf den anti-autoritären Charakter hinaus, also einen, der Kritik abwehrt, der das Argument, das bessere Argument nicht gelten lassen will, der Schönheit und all solche oder Wahrheit als Kriterien gar nicht mehr anerkennen will, sondern halt jede Form von Kritik und so etwas abwehrt. Ich denke, das müsste man, wenn man so eine Ebene nochmal machen will, auf jeden Fall mit aufnehmen. Das könnte, glaube ich, auch ein guter Punkt in der Skala sein, ja. Hat der dieser Typ, wie heißt er? Achso, ja, genau. Hat der auch wirklich die gleichen Fragen genommen? Glaube ja, ja. Also, müsste ich sonst nochmal nachlesen. Das ist interessant, ja. Also da steckt ja auch diese Vorstellung drin, sozusagen, das, was auch Clemens ja auch kritisiert hat und was ich auch versucht habe, hier zu betonen, sozusagen, dass dadurch sozusagen der Antisemit oder der autoritäre Charakter so etwas wie eine fixe Größe ist, die eben nicht sozusagen ein Ergebnis einer Deutung von Symptomen ist, also wirklich auch im strengen psychoanalytischen Sinne sozusagen, sondern dass es sozusagen etwas ist, was seine Form niemals ändert. Das ist etwas, was ich total dingfest habe, was irgendwie an der äußeren Form erkennbar ist. Wenn die Leute das und das von sich geben, dann weiß ich ganz genau, aha, das ist der autoritäre Charakter und daran kann ich ihn gut erkennen. Ja. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich dann sozusagen auch den dritten Vortrag hiermit beenden. Und damit würden wir jetzt in die nächste etwas größere Pause gehen, die wir gerne auf eine Dreiviertelstunde ansetzen würden. Wie spät ist es denn? Jetzt habe ich verstanden. Hast du nicht geguckt, wie spät es ist? Auf jeden Fall jetzt gerade Zeit eingespart, glaube ich. Haben wir Zeit eingespart? Ja, wie spät ist es denn? 20 Uhr. Können wir alles so lassen, wie es ist. Okay. Das heißt eine Stunde. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr geht weiter. Dann würde es um 18.30 Uhr weitergehen mit Lars und seinem Vortrag Epitaph auf die antideutsche Bewegung.